Deutschlandfunk Kultur Lesart. Straßenkritik. Mein Name ist Heinrich Borchardt und wir befinden uns hier in Bahntrupp in Nordrhein-Westfalen. Ich lese im Moment zwei Bücher parallel. Ich will aber hier vielleicht mal über ein Buch sprechen. Das ist das Buch Das Kartell von Don Winslow. In dem Buch geht es um den Drogenkrieg in Mexiko. Das Kartell ist der zweite Teil von Tage der Toten, dem wahrscheinlich bekanntesten Buch von Don Winslow. Seine Schreibweise hat mir sehr gut gefallen, die ja sehr schnell, sehr rasant ist und sehr realitätsnah. Heinrich Borchardt liest in Bahntrupp Das Kartell von Don Winslow, übersetzt von Chris Hirte, im Drömer Verlag erschienen, 830 Seiten, also ein gewichtiges Buch, 13 Euro ist der Preis.